Erregung des Überlegenden, der Trug der Überlegenen, das Herz schlug, das der Überlebenden, im erregen Alltag Strebenden. Wenn was sich auftat, weshalb man aufgab, es auf die Beine zu stellen, der Auftrag, aufgehalten, ein abgehalten von dem, was auf der Hand lag, Intrigen der Gesellschaft, im Inneren die Botschaft, dem widrigen Stolz ein Ende zu setzen, diese beleidigenden Widerlinge vor die Hunde zu hetzen. Ey yo, die Sonne geht unter, ein Tag ist vorbei, der Schein der Tatsache ist scheinbar ungefähr ohne Gewähr, dass dieser glühende, manchmal wütende, lebensschenkende, ewig währende Himmelskörper uns nach einigen, manchmal peinigenden, dunklen Stunden rot entgegenblinzelt. Doch wenn wir selber blinzeln und einen winzigen Moment in uns horchen, die nachtwendende Sonnen forschen, erforscht manch einer die Dunkelheit, um das Licht zu finden. Versuchen manche unsere Seelen in der Dunkelheit zu schinden, uns in dubiosen Verträgen zu binden. Manche Philosophen finden, du darfst dich nicht mit der falschen Wahrheit bilden. Zentrier dein Fokus auf die höhere Instanz, die dir mehr bedeutet als dem Bauer die Gans. Sorg für deine eigene Akzeptanz, oft erwischst du dich, wie du auf fremden Hochzeiten tanzt. Für dich war es bisher kein Firlefanz, einem ignoranten Panz zu verklickern, dass Sternbilder möglicherweise den ganzen Tag schildern. Ich den Bund dieser Gemeinschaft auflöse, ich ihnen zustöße wie ein Unfall in ihrem Alltag, weil ich ihnen von mir zu viel hergab. Überlegung des Überlegenden, der Trug der Überlegenen, das Herz schlug, das der Überlebenden im regen Alltag Strebenden. Die Überlegung des Überlegenden, der Trug der Überlegenen, das Herz schlug, das der Überlebenden im regen Alltag Strebenden. Schmälend die Sehnsucht nach dem eigenen Erfolg, wie in jede Flucht, wie ich mich dagegen wehr, was drauf folgt. Komm, wette nicht mit mir, als hätte sie mich deine Gier. Nach dem Abgrund, dem ich begegne, bin ich dir etwas entgegne. Wagnis speziell für meine Person kreiert, dich treibt die Schamlist, was dich so optimiert. Mir bleibt die Aktion optional, mich treibt die Reaktion optimal. Die Hexe und ihr Opfertanz, sie diesen tapfer stampft auf den Boden, ich habe dich ihr vorbeigebracht, sie jetzt über deine Seele lacht. Thank you.